Die Ausländer und Auslandskoreaner verurteilen die US-Imperialisten immer härter, die die Lage der koreanischen Halbinsel extrem verschärfen. Der Ehrenvorsitzende des Kommunistenverbandes Bulgariens, ein Lehrstuhlleiter der Fakultät für Politologie der Damaskuser Universität Syriens, der Vorsitzende des österreichischen Solidaritätskomitees der Gewerkschaftler für die friedliche Wiedervereinigung Koreas und die Japan-Koreaner wie Yun Hyun-ju kritisierten die US-Imperialisten, die eine anachronistische feindselige Politik gegenüber der TV-Jacke betreiben und unter Einsatz der nuklearen Angriffsmittel die Lage der koreanischen Halbinsel verschärfen. Sie hoben hervor, wenn der US-Imperialismus und seine Anhänger ihre schändliche Niederlage im Koreakrieg in den 1950er Jahren vergessen und wiederum einen Angriff unternehmen, werden sie bloß den endgültigen Untergang erleben.